Domian. Das 1Live Talkradio. Um 1 Uhr bei 1Live und im WDR Fernsehen. Domian. Jetzt anrufen. 0800 5678 111. Worüber wollt ihr mit Domian reden? Alles ist erlaubt. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unsere Sommerpause, unsere lange Sommerpause ist vorbei. Wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch da. Die meisten von euch sind da. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate mit euch hier in tiefer Nacht im WDR Fernsehen und im Radio bei 1Live. Bei uns bleibt alles beim Alten. Wir haben zweimal in der Woche ein Thema. Morgen am Dienstag und am Donnerstag. Morgen heißt unser Thema, es fängt ja schon gut an, Gruppensex. Und am Donnerstag heißt das Thema, ich bin schuld an einem Unglück. Und heute in der Nacht von Montag auf Dienstag, nach guter alter Tradition, eine offene Sendung. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir hier live in der Nacht reden wollt, über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin sehr gespannt auf euch. Ich freue mich sehr auf euch und begrüße jetzt herzlich den ersten Anrufer. Das ist Sven und Sven ist 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. Dein Thema, weswegen hast du angerufen? Und zwar wegen dem Thema Blind Date. Ja. Ich hatte jetzt am Samstag eins. Aha. Und das ist auf eine ganz, also sehr lustige Weise eigentlich zustande gekommen. Und zwar ging es darum, ich habe eine SMS bekommen, neulich auf mein Handy. Die lautete wörtlich, hallo Schatz, wie war die Feier am Samstag? Warst du mit Achim da? Ich habe die Nummer verglichen, kannte sich also nicht. Und habe dann halt zurückgemeldet. Ich sage, ja, die Fete war super. Danke für den Schatz. Aber ich sage, wer bist du und wer ist Achim? Also es war eine anonyme SMS, ne? Ja, fehlgeleitet, verfehlt halt, ne? Alle Menschen kriegen solche SMS. Ich habe noch nie eine fehlgeleitete SMS bekommen. Oh doch, das ist mir schon mal passiert. Ehrlich? Viele Bekannte von mir auch. Aber erzähl weiter. Naja, auf jeden Fall ging das dann so, wir haben, ich fand das recht nett, wir haben uns hin und her gemeldet, wir haben uns geschrieben, wir haben uns telefoniert und das ist eine sehr nette junge Dame aus Norderstedt, also Hamburg. Also es ist eine Frau, es hätte ja auch ein Mann sein können. Ne? Mhm. Du hast Glück gehabt. Ja. Für dich. Sie ist eine unheimlich tolle Person, wie gesagt, und man merkte, dass sich bei ihr was entwickelte und ihre beste Freundin meldete mir mittlerweile, Mensch, was hast du mit der gemacht und so. Mhm. Und die war wohl völlig hin und weg und sie hat auch Bilder von mir im Internet gesehen. Und ja, hat mir trotzdem noch geantwortet, finde ich ja richtig nett. Wieso hast du Bilder im Internet? Ich sag mal so, Bilder von mir im Internet hobbymäßig. Ich bin VW-Käfer-Fanatiker. Ach so. Und von diversen Treffen. Ah ja, verstehe. Mhm. Und auf jeden Fall, sie sagte nur, als sie die Fotos gesehen hatte, kam nur eine SMS, Bingo. Ja, und dann jetzt letzten Mittwoch war das so. Also ich hatte mich in ihre Art schon irgendwie so ein bisschen verguckt. Ich fand's klasse. Und jetzt am Mittwoch habe ich ihr gemailt. Ich sag, Kerr, ich freue mich schon aufs Wochenende. Mhm. Jetzt am Samstag ist Purple Schulz Open Air. Ja. Aber sagt sie, Mensch, da würde ich auch unheimlich gerne hinkommen. Aha. Und da habe ich einfach zurückgemeldet. Ich sage, dann komm doch. Aha. Zwei Stunden später kriegte ich eine Mail, du, ich habe ein Ticket besorgt bei euch da in der Nähe zum Bahnhof. Ich komme. Wie weit wohnt sie von dir entfernt? Wie viele Kilometer? 300. 300. So, jetzt war der Samstag. Purple Schulz Konzert. Die Frau, mit der du viel telefoniert hast, du hast sie aber nicht gesehen. Du hast kein Bild irgendwo gesehen von ihr, ne? Nein, sie hatte mir also eine Beschreibung geschickt. Sie hat ein Toupet, ein Holzbein und eine Zahnspange. Aber ich sag, das macht nichts. Ich sag, ich bin Heimwerker, hab einen Seitenschneider und Patex. Na, genau. Und da hatte ich also auch schon so ein bisschen bei ihr gewonnen. Und sie sagte, ich bin um 17:30 da und da am Bahnhof, holst du mich ab. Ich sage, ja klar, meine schwarze Limousine wird gewienert. Ich sage, ist es schlimm, wenn es nur ein Käfer ist, ne? Fandst du richtig knuffig. Und so. Dann holte ich sie ab. Und dann hast du sie gesehen um 17:30 an der besagten Stelle am Bahnhof? Ja. Hast du sie sofort erkannt? Habt ihr sie hatte mir vorher aus dem Zug eine SMS geschickt, was sie für Sachen trägt, aber nicht, wie sie wirklich aussieht. Und dann kam sie auf mich zu und bumm gemacht. Ja, ich meine, das ist ja dann der absolut spannendste Moment, ne, bei so einem Blind Date. Die erste Sekunde, wo man dann jemandem in die Augen guckt, da entscheidet sich ja vielleicht die ganze Zukunft. Ne? Das kann ja sein, dass man denkt, wie komme ich hier wieder raus oder wie komme ich wieder weg? Du warst sofort begeistert. Ich war sofort begeistert. Erstmal, sie hatten unheimlich tolles Lachen, die Augen lachen als erstes, das war unheimlich klasse. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe sowieso nicht den Typ Traumfrau, also lang, breit, dünn, dick, das ist mir egal. Mhm. Ich sag mal so, wenn das Hirn 100%ig, das Herz 100%ig, wenn es da stimmt, dann ist das für mich viel wert. Na klar. Und auf jeden Fall, sie kam auf mich zu, wir sind uns in die Arme gefallen und es war einfach klasse. Wir haben beide geredet wie ein Wasserfall, um erstmal Unsicherheit zu überwinden, weil das hat sie genau wie ich. Aber ihr seid zu Pape Schulz gegangen, habt euch das Konzert angeschaut. Ja. Was ist denn dann noch passiert in der Nacht? Also in der Nacht sexuell lief gar nichts. Ja. Aber während dem Konzert, also wir haben uns eigentlich nur in den Arm gehalten, wir haben Händchen gehalten. Ich dachte jetzt während des Konzertes schon, nein. Nein. So auch nicht, nein. Nein, Küsschen, Händchen halten. Und ich bin also einer, der auch sehr viel auf Gesten achtet, Gesichtsausdrücke. Ja. Und zwischen den Zeilen zuhört und man merkt also doch, dass von ihr aus auch... Mensch Sven, du bist ja im siebten Himmel, ich höre es ja, wie du schwärmst. Ja. Das ja. heißt, du bist richtig verknallt, ihr seid ja. ein junges, frisch gebackenes Paar. Würde ich auch so sehen, also weil sie hat alles erwidert, was ich gegeben habe, sei es Gestik, Mimik oder ich hab dich lieb und so weiter. Jetzt sag mir nochmal, das habe ich gerade am Anfang nicht mehr so genau registriert. Wann hast du diese SMS bekommen? Wie lange liegt das zurück? Ja, das müsste jetzt zweieinhalb Wochen sein. Also alles wirklich ganz neu und ganz frisch, ne? Ja, wen meinte sie denn mit Christian oder? Mit Schatz. Mit Schatz, wen meinte sie damit? Ihre Schwester. Ihre Schwester, ah ja. Die haben also ein sehr inniges Verhältnis. Ist es denn nun zumindest am Wochenende zu einem Kuss gekommen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch noch zu ein bisschen mehr? Nein, mehr als kurz. Händchen halten lief nicht. Und da bin ich auch nicht der Typ für. Ja. Und wie gesagt, dann, ja, sie ist gestern noch hier gewesen und zum Beispiel, sie hat auch, wie gesagt, auch ein kleines Faible für Oldtimer. Dann habe ich sie in eine Scheune eingeladen, wo ich mit einem Kollegen mehrere Veteranen stehen habe. Also du meinst, alte Auto stehen hast, ne? Ich habe mit einem Kollegen zusammen 16 VW Käfer. Sag bloß, ich habe früher auch VW Käfer gefahren. Ach. Ja, ich hatte zwei VW-Käfer und zwar diese Mexiko-Käfer. Habe ich jetzt auch. Und ich habe immer die besten Erfahrungen mit diesem Käfer gemacht. Ja. Abgesehen davon, dass man im Winter immer sehr lange brauchte, ehe der geheizt war. Ja, da musste man immer mit 20 Kilometer fahren, ehe das Ding dann mal warm wurde. Oder bis die Scheiben, die waren beschlagen und bis das dann wieder alles wegging. Das dauerte schon sehr lange. Ach, das ist klar. Aber mein letzter Käfer, den ich über den Winter gefahren habe, der hat eine Marke gekostet mit 18 Monaten TÜV. Ja. Und der läuft immer noch. So Sven, ich freue mich, dass du so ein tolles Blind Date hattest mit deiner Freundin, mit deiner jetzigen Freundin. Ja. Grüßen wir sie mal herzlich, wie heißt sie? Ja, sie heißt Flo. Flo. Nur das Problem ist jetzt, ich habe sie ja heute zum Bahnhof gebracht und dann bin ich vom Bahnhof weg, ich bin ins Auto eingestiegen, ich habe gezittert, ich habe geheult und ich habe jetzt halt also so ein bisschen die Angst, mit dieser Distanz erstmal klarzukommen, weil ich das in der Hinsicht noch nicht hatte. Ja, aber wenn ihr euch wirklich so gut verstanden habt, ganz im Ernst, wenn ihr euch wenn das so gut jetzt gefunkt hat am Wochenende, dann sind 300 Kilometer wirklich nicht so viel. Und ich glaube, dass man das dann auch gemeinsam bewältigen kann und auch darauf eine Beziehung aufbauen kann. Es gibt Bahnen, es gibt Autos, irgendwie kann man sich schon zueinander finden dann. Ja, ich hoffe es also sehr, weil ich sage, diese intensiven Gefühle, die habe ich erst einmal, also wirklich erlebt, wenn ich das so rekapituliere und... Ich glaube, so intensiv fühlst du nicht mal für deinen alten Käfer, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich schon, aber eigentlich dann doch nicht. Also in der Sammlung gibt es einen, den ich nie abgeben würde, das stimmt schon. Ach, der wäre doch noch wichtiger als Flo, oder wie? Nein, das nicht. Also Flo ist dann sie doch... Sie weiß aber warum, sie kennt die ganzen Geschichten. Erst kommt Flo und dann kommen die Käfer. Ja. So muss es sein. Du grüßt herzlich Flo von mir. Ja. Ich wünsche toi toi toi für eure neue junge Liebe. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Alles Gute, Sven. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111. Falls ihr zufällig gerade reingeschaltet haben solltet und diese Sendung nie wahrgenommen haben solltet, das ist eine Live-Telefon-Talkshow vom Westdeutschen Rundfunk und von Radio 1 Live. Und ihr könnt hier anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über Gott und die Welt, über sinnige Sachen, über unsinnige Sachen, über spaßige Sachen, über sehr ernste Sachen. Was auch immer. Ruft ganz einfach an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Christina, stimmt das? Christiane. Mensch, ich bin ja doof, was ich hier lese. Nee, macht ja nichts. Christiane. Ja, es geht aber auch gar nicht um mich eigentlich. Sondern um Jonas. Meinen besten Freund. Wir saßen hier und haben uns gerade unterhalten. Und dann hat er gesagt, ich sollte mal anrufen. Ja. Nennen wir ihn einfach mal Jonas, weil sonst kommen wir gleich ein bisschen durcheinander. Das steht hier auf meinem Computer. Da steht Christiane und Jonas. Ja, und genau. Und 21 Jahre bist dann wahrscheinlich du, ne? Ich bin 21, genau. Und der Jonas ist 23 Jahre. 23. Das ist dein bester Freund, das ist nicht dein Geschlechtsgenosse. Nein, das ist mein bester Freund. Dann, und da kommen wir auch gleich schon zur Sache. Der ist nämlich schwul, von daher geht das sowieso nicht. Mhm. Und also es war so, wir leiten zusammen eine Ferienfreizeit. Und dieses Jahr waren wir jetzt halt auch wieder weg im Sommer. Und wir hatten da recht schon die ältesten Teilnehmer mit, die waren so 15, 16. Mhm. Und der Jonas hat sich da auch mit einem von den Teilnehmern sehr gut verstanden. Die haben sich halt recht schnell angefreundet. Nennen wir den Teilnehmer einfach mal Florian, damit man folgen kann. Wie alt ist denn Florian? Der ist 16. Mhm. Mhm. Und ja, es war halt auch so, dass sie sich dann nach der Freizeit auch oft getroffen haben, einiges unternommen haben und viel gequatscht haben einfach, haben sich total gut verstanden. Mhm. Und irgendwann, ja, wir hatten halt so die Vermutung einfach, da hat dann der Jonas den Florian gefragt, ob er auf Männer steht. Einfach so, und der sagte dann, nee, auf keinen Fall. Er hat auch schon einige Freundinnen gehabt, aber nee, mit Männern nicht. Ja, das war dann auch soweit erledigt. Mhm. Und dann ein paar Tage später irgendwie bei einer anderen Gelegenheit hat ihm dann halt der Jonas erzählt, dass er schwul ist. Also es ist halt nicht so, dass Jonas das jedem sagt, seine Eltern wissen das auch nicht, sondern eigentlich nur guten Freunden. Und er hat ihm dann halt erzählt und das war dann auch soweit okay. Mhm. Und dann haben sie sich jetzt auch weiterhin getroffen. Und heute war es dann halt so, das hat er mir halt gerade erzählt, dass die beiden sich hier wieder getroffen haben und unterhalten und gequatscht und Dart gespielt. Bis es dann halt irgendwann so war, dass der Florian von sich aus auch anfing, so auf Körperkontakt zu gehen. Also in dem Sinne, dass er ihn umarmt hat und dann haben sie auf der Couch gesessen und gekibbelt und sich gekitzelt und so weiter. Und dann sagt ihm halt der Florian, ja, er wäre nicht ganz ehrlich gewesen. Und er hat halt auch schon mal darüber nachgedacht, wie es wohl mit Männern wäre. Mhm. Ja, da war der Jonas natürlich erstmal ein bisschen geschockt, weil es halt für ihn ja schon was Besonderes war, auch diese Freundschaft, auch wenn es jetzt erst so kurz ist. Und dann haben sie sich halt geküsst. Ja. Und danach hatten sie aber auch keine Zeit mehr, da jetzt großartig drüber zu reden oder so. Und soweit jetzt die Vorgeschichte. Das ist die Vorgeschichte. Wo liegt jetzt das? Ist halt wahnsinnig schwierig für den Jonas, weil er halt irgendwie nicht auf irgendwas auf ist, wo es um Probieren geht oder mal ausprobieren, sondern er will halt eine feste Beziehung. Und das ist natürlich was man von einem 16-Jährigen, der sich noch nicht sicher ist, überhaupt nicht erwarten kann. Und er hat mich jetzt halt gefragt, was er machen soll. Und da frage ich mich natürlich in der Tat die ganze Zeit, wieso erzählt Christiane mir das? Warum erzählt mir das nicht Jonas, der neben ihr sitzt? Ja, weil es meine Idee war, anzurufen. Und er hat erst gesagt, ich soll zuerst mit dir reden. Aber ich kann ihn dir auch gerne mal geben. Ich bitte darum und danke dir dafür, dass du die Türen geöffnet hast. Alles tschüss, klar, Christian. Den Jonas. Ja. Hallo, Domian. So, Jonas. Du heißt nicht Jonas, aber egal. Das ist egal. Das ist wirklich völlig egal. Jetzt haben wir die Vorgeschichte. Da ist ein 16-jähriger Bengel, genau, den du kennengelernt hast. Richtig. In den du dich schon ein bisschen verknallt hast. Ein bisschen, ja. Kann man so sagen, ne? Ja, sicher. Und heute ist zum ersten Mal so ein bisschen was Körperliches abgegangen. Genau. Also, ich habe richtig verstanden, bis zum Küssen, ne? Genau. Weiter nichts. Und er hat dir zuerst gesagt, dass er nicht auf Männer steht. Mhm. Und heute hat er gesagt, er wüsste nicht so recht. Genau das, ja. Nun ist das natürlich auch ein Problem bei einem 16-jährigen jungen Mann. Ne? Es gibt durchaus 16-Jährige, die ganz klar sagen, nee, ich bin heterosexuell, das weiß ich hundertprozentig. Ja. Aber es gibt natürlich viele, die gerade in dem Alter zwischen weiß ich jetzt 15 und 25 oder weiß ich, wie weit man das noch hochziehen kann, nicht so ganz sicher sind. Genau. Und jetzt ja, genau. Das sind eben zwei Probleme. Einmal, was Christiane gerade schon sagte, also ich möchte halt eine feste Beziehung im Moment. Ich habe genug anderen Scheiß hinter mir. Mhm. Und was eben auch noch hinzukommt, dass er 16 ist, ich 23, Leiter, Teilnehmer, was nicht ganz unproblematisch ist. Ein was für ein Teilnehmer? Ja, was Christiane gerade sagte. Mit an so einer Freizeit. Freizeit, ja. Die wir veranstalten zusammen und er als Teilnehmer da mitgefahren ist. Ja, aber die Sache ist eben abgeschlossen, ne? Diese. Ja, gut, okay, aber trotzdem... Ja. Das ist erstmal die Ausgangssituation. Mhm. Also mir macht sehr zu denken, oder gibt sehr zu denken, dass du sagst, ich will auf jeden Fall eine feste Beziehung. Ich habe eine ganze Menge jetzt von Sachen erlebt, vielleicht auch viel oberflächlichen Kram und habe darauf so keinen Bock. Genau das. Und jetzt hast du einen 16-jährigen Jungen, der vielleicht auch ganz, ganz suchend ist und ganz verwirrt vielleicht oder nach einer Orientierung Ausschau hält. Mhm. Halte ich es für sehr problematisch. Wenn du dich da jetzt richtig hinein verliebst, besteht einfach die Gefahr, dass du den Jungen, so souverän ist man nicht mit 23, wenn man verknallt ist, dass du den auch zu sehr unter Druck setzt. Und wenn das dann nicht so funktioniert, wie du es möchtest, eine Spirale der Frustration entsteht für dich und letztendlich für den Jungen auch. Genau. Eigentlich wäre es besser, wenn du jemanden fändest, der mit sich im Klaren ist, im Reinen ist, der sagt, ich bin schwul oder ganz klar bi und ich will jetzt einen Mann haben, einen Freund haben, der vielleicht auch in deinem Alter ist oder gar ein bisschen älter oder ein bisschen jünger nur. Hm? Wenn du jetzt noch die Notbremse ziehen kannst, Jonas, weiß ja nicht, wie sehr du schon in Flammen stehst. Nein, also so sehr auch wieder noch nicht, auf keinen Fall, weil ich das, also ich sehe die Probleme auch, aber ich weiß halt eben nicht. Also ich denke mal, dass wir uns morgen sehen werden. Mhm. Wir hatten uns sowieso schon, bevor das heute passiert ist, für morgen verabredet. Mhm. Ja, ich weiß halt überhaupt nicht, wie ich ihm morgen begegnen soll. Mhm. Was ich ihn fragen soll, was ich zu ihm sagen soll. Mhm. Also ich fände es wirklich klüger und letztendlich wirklich viel besser, wenn es dir gelingen würde, also mehrere Gänge zurückzuschalten mhm. und etwas auf Abstand gehen könntest. Mhm. Wenn du es schaffst, vielleicht erstmal so netten Kontakt beibehältst, mhm. aber auf keinen Fall jetzt innerlich auf die Schiene gehst, ich will mich jetzt in den verknallen und will den vielleicht sogar noch missionieren und ihn so richtig auf die schwule Seite ziehen. Nein, das auf keinen Fall. Es ist wirklich noch ein sehr junger Mann. Ne? Du trägst als Älterer auch eine Verantwortung, wenn du dich mit einem so jungen Menschen einlässt. Auf jeden Fall. Eigentlich steht das unter keinem guten Stern, finde ich. So wie du es jetzt bisher geschildert hast. Hast du ihn denn heute gefragt, wie das überhaupt kommt, dass er jetzt so einen Schwenk macht? Gar nicht. Gar nicht. Also wir haben uns halt wirklich den ganzen Nachmittag gesehen mhm. und wir hatten beide später noch einen Termin, mussten beide weg mhm. und dann, ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde vorher oder so ist es dann passiert. Mhm. Und dann sind wir gar nicht dazu gekommen, uns noch irgendwie zu unterhalten. Nur sowas passiert ja eigentlich auch nicht so aus heiterem Himmel. Hast du die Grundinitiative ergriffen, ihn Nein. zu küssen? Das ist eben das Problem. Es ging überhaupt nicht von mir aus. Mhm. Es ging wirklich von ihm aus und das ist eben das Problem, wo ich auch nicht weiß, ja, mhm. was ist, wenn er wirklich ankommt und sagt, ich möchte mehr. Mhm. Das ist natürlich jetzt für dich auch sehr verlockend, ne? Da ist jemand, den ja, du sehr, klar. sehr nett und sehr süß ja, vielleicht findest und der macht jetzt auch noch so den ersten Schritt. Klar. Mhm. Und das war für mich halt von vornherein klar, ich werde nicht den ersten Schritt machen. Wenn du es aushältst, wenn du es schaffst, und ich fände es gut, wenn du es schaffen würdest, geh einige Schritte zurück und halt erstmal Abstand. Guck mal, wie sich das so entwickelt. Und sieh zu, wenn es auch irgendwie möglich ist, so für dich, dass du nicht auf die Schiene kommst, dass du in eine Beziehung gleich mit dem Jungen willst, sondern beobachte das erstmal so ein bisschen, wie er so drauf ist und wie er letztendlich wirklich tickt. Frag ihn auch mal so ein bisschen, ob er schon mal Fantasien hatte mit Jungs, ob er es vielleicht sogar schon ein bisschen mal gemacht hat, kann ja auch sein. Das hat er nicht. Das hat er nicht. Mhm. Also eigentlich wäre es gut, wenn du dich nicht in ihn verknallen würdest, Jonas. wär mir ehrlich gesagt wohler. Aber jetzt musst du. Ja, ich weiß das, natürlich, klar. Jetzt musst du. Was meint denn eigentlich deine Freundin Christiane dazu? Also, Christiane sagt, man kann es auch gleich nochmal selber fragen. Also, sie findet es nicht so problematisch, eben wenn es wirklich von beiden Seiten mhm. der Fall ist. Aber genau darum geht es ja. Ne? Also. Und ich halt nicht weiß, wie ich ihm morgen begegnen soll, auch wenn er dann wieder von sich aus auf mich zukommt. Mhm. Das weiß ich halt auch noch nicht. Red doch mal ganz einfach mit ihm darüber, wie er das heute so empfunden hat und was das war, dass dich das so erstaunt hat. Und lass erstmal alle Körperlichkeiten außen vor morgen. Mhm. Sprich doch mal ganz normal mit ihm darüber. Mhm. Dass dich das auch gewundert hat, dass er plötzlich dann so einen Schwenk macht und was in ihm vorgegangen ist und so weiter. Mhm. Und Vorsicht, würde ich sagen. Und ja. den Rest musst du irgendwie hinkriegen. Und ich wünsche alles Gute dazu. Ja, danke dir. Schöne Grüße an Christian nochmal. Werde ich aus. Tschüss. Alles klar, danke dir. Tschüss. 1.18 Uhr. WDR Fernsehen ist hier und das Radio 1 live. Und hier ist Dominik. Und Dominik ist 17 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, ich bin's. Grüße dich. Ja, es geht um Folgendes. Bei mir geht's um Liebe. Sag bloß. Ja, das auch ist mal das wieder nach dem Sommer. Ist überall so, glaube ich. Mensch, das muss ja diesen Sommer hoch hergegangen sein, ne? Bei den Temperaturen. Jo, ich war in Spanien, da war noch wärmer. Da war noch wärmer als hier? Ja. Wie warm war es denn? Ja, wir hatten so 35 Grad. Hatten wir hier auch. Ja. 36. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Ja, gut, bei mir ist Folgendes. Also, ich bin mit einer Jugendtruppe unterwegs gewesen. Mhm. Und beim Vortreffen fiel mir dann schon ein Mädchen auf. Mhm. Ich dachte jetzt, dir wäre Jonas aufgefallen von gerade. Nee, bestimmt nicht. Nein, nichts gegen Schule. Ich habe nichts gegen Schule. Klar, aber ist nicht dein Ding. Nein, ist nicht mein Ding. Vollkommen akzeptiert. Ja. Klar. Ja, das ist kein Problem. Das Nein. ist auch gut so. Es ist auch gut so, genau. Also, es fiel dir ein Mädchen auf bei... Ja? Es fiel dir ein Mädchen auf in dieser Gruppe. Ja, sofort. Also, sie kam ein bisschen später und sie fiel mir eigentlich sofort auf. Und Augenkontakte waren sofort da, auch von ihrer Seite. Wie alt? Sie ist 18. Ja, okay. Ja, okay. Im grünen Bereich. Das ging dann sofort bei mir durch und durch. Naja, und jedenfalls habe ich dann noch ja, ich habe dann, weiß ich nicht, aber ich hatte das irgendwie so ein Gefühl schon drin, dass ich mit ihr zusammenkomme in Spanien. Mhm. Ja, war es denn auch so? Ja, jedenfalls ging dann 2 Wochen rum und dann sind wir nach Spanien gefahren. Und meine Schwester ist auch mitgefahren und die erste Frage war natürlich, ja, wo sitzt Carina im Bus? Carina. Und ja, gut, dann... Wir haben uns dann am ersten Abend auch unterhalten und alles. Da habe ich dann rausbekommen, dass sie eigentlich einen Freund hat. Mhm. Eigentlich ist betont, weil sie will es eigentlich nicht, hat sie mir so gesagt. Und sie hat eigentlich einen Freund und eigentlich will sie ihn nicht. Nein, sie will ihn nicht. Also ihre Kumpels finden das ganz toll, also ihre Clique, wenn die beiden zusammenkommen würden. Also die waren noch nicht zusammen. Mhm. Und hat sie keinen Freund? Sie hatte keinen Freund und die Eltern wollten das auch ganz gerne. Und die war dann jetzt schon einen Monat am Überlegen. Mhm. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, wenn man einen Monat überlegt, ja, weiß ich nicht, dann kann man es eigentlich vergessen. Sehe ich auch so. Finde ich. Ja. Also, ja. Naja, und gut, ich habe auch ein bisschen für mich gesprochen, damit ich irgendwie sie überzeugen kann. Mhm. Naja, jedenfalls sind wir dann in der dritten Nacht zusammengekommen. Es war romantisch, wir waren am Strand, wir haben da geschlafen. Wow. Unsere ganze Jugendtruppe. Mhm. Und es war einfach romantisch. Also zuerst hatten wir da ein riesen Feuerwerk. Mhm. Und dann ist es zwischen euch beiden, zwischen Carina und dir, in dieser romantischen Sommernacht am Meer, hat es gefunkt. Dann hat es gefunkt, genau. Ihr habt miteinander geschlafen schon? Nein, das haben wir nicht. Ihr seid euch nahe gekommen? Und wir sind uns näher gekommen, ja. Und das wollte ich auch noch dazu sagen, das haben mich auch schon ein paar gefragt wegen Schlafen. Also gut, ich hätte es eigentlich vorher nicht gedacht, aber es ist mir mit Carina wirklich sehr ernst und ich weiß nicht, also das könnte für mich noch Monate dauern, bis es zum Schlafen kommt, weil das Wichtigste ist für mich, dass wir zusammen sind. So, jetzt weiß ich, dass du mit Carina zusammen bist. Es hat angefangen in Spanien im Sommerurlaub. Sie ist 18 Jahre alt, ihr habt noch nicht miteinander geschlafen. Nein. Aber du rufst jetzt an, das heißt, irgendein Problem liegt ja in der Luft. Was ist das? Ja, das Problem ist, wir waren in Spanien sehr glücklich. Mhm. Wir haben uns, ja, Liebe geschworen nicht, aber wir haben uns versprochen, dass es in Deutschland so weitergeht. Mhm. Und ja, dann kamen die Eltern im Weg. Aha. Ja. Ihre Eltern? Ihre Eltern. Und die wollen dich nicht als Schwiegersohn? Ja, Schwiegersohn. Naja, ich meine in Anführungszeichen. Ja. Na, jedenfalls, Carina hat da schon in Spanien angerufen, hat gesagt, ich habe mich hier verknallt und alles. Und die Mutter fast ausgeflippt. Weil sie will ja, dass sie mit den anderen zusammenkommt. Mhm. Und naja. Hast du denn jetzt, nachdem ihr zugekommen seid, mal dich auch vorgestellt bei den Eltern deiner Carina? Jein. Also wir waren noch gut 2-3 Wochen zusammen hier in Deutschland. Mhm. Und das spitzte sich dann so zu, der Druck nahm so zu, die Mutter, die hat sie so unter Druck gesetzt mit Sachen, entweder er oder ich und sowas. Was heißt, wir waren noch 3 Wochen? Seid ihr nicht mehr zusammen im Moment? Jetzt sind wir nicht mehr zusammen. Ihr seid nicht mehr zusammen? Das ist die Tragödie. Das habe ich jetzt am Anfang aber nicht so verstanden, wie du es erzählt hast. Und ihr seid nicht mehr zusammen, weil die Eltern der Carina so viel Druck gemacht haben. Und die Carina hat diesen Druck nicht ausgehalten. Ehrlich? Ach, nun ist er weg. Nur ist Dominik weg. Dann versuchen wir den dann gleich nochmal anzurufen. Und wir machen weiter mit Sascha. Und Sascha ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich grüße dich. Hallo Sascha. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich am 28. Februar auf dem Rosenmontag nachts in meiner Wohnung überfallen wurde. Mhm. Und zwar war das... Du sagst, am Rosenmontag wohnst du in einer Karnevalsmetropole, dass dir das so in Erinnerung ist, oder? Nee, weil man behält den Tag irgendwie in Erinnerung. Ach so, okay. Ich dachte, es hätte irgendwas mit Karneval zu tun auch. Nee. Da bist du nachts in deiner Wohnung überfallen worden. Ich bin nachts in meiner Wohnung überfallen worden, ja. Was ist genau passiert? Ja, es wurde die Haustür aufgebrochen und dann die Wohnungstür eingetreten. Während du in der Wohnung warst? Ich war im Schlafen, es war nachts um 3 Uhr. Ja. Ich habe mich gefeiert. Ja, und ich lag im Bett, war am Schlafen. Ich hörte den Knall, wie die Wohnungstür aufgestoßen wurde, eingetreten wurde. Konnte man die so einfach eintreten? Ja, klar. Also meine Tür, glaube ich, kann man nicht so einfach eintreten. Die meisten Türen, so diese Korridortüren, sind doch ziemlich massiv. Auf jeden Fall ging es, ne? Okay, bei dir ging es, ja. Ja, ich habe diesen Tritt gehört, da lag auch die Latte alles daneben und so. Es war also schon ein massiver Tritt. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, ich hätte das nur geträumt, diesen Knall. Mhm. Ja, und dann ging die Schlafzimmertür auf. Und das war dann wie ein Albtraum, weil man immer noch dachte, das kann nicht wahr sein. Horror, Horror. Und dann? Und dann habe ich mich im Bett, weil man ist denn so aufgeregt, ich habe nicht mal die Nachttischlampe gefunden. Hm. Dann war ich so aufgeregt, habe mich da hingesetzt und habe gerufen, wer ist da? Hm. Und dann wurde ich schon gewürgt. Und dann habe ich mich mit aller Macht, ich merke, dass die Luft wegblieb. Ich habe gedacht, das kann es nicht sein, dass ich hier jetzt tot liege und meine ganzen Freunde werden nie erfahren, wer war das. Und ja, ich wollte das halt keinen antun, dass ich da so tot liege. Und selber will ich natürlich auch weiterleben. Ja. Habe ich mich mit aller Macht dagegen gewehrt. Es war eine Person, hast du wahrgenommen? Zwei Personen. Und sind beide auf mich losgegangen. Also im Stockfinsteren, da war, du konntest nur so Silhouetten erkennen von den Männern. Es war stockfinster, es war kein Licht an, es war wie ein Albtraum. Ich habe nichts gesehen. Du lagst im Bett, die haben dich gewürgt. Und dann? Dann, wie ich mich gegen das Würgen, wie ich mich losgerissen habe, wurde ganz massiv auf mein Gesicht eingeschlagen und dann, ja, Geld her. Und dann wurde ich an Arm aus dem Bett rausgezogen. Und wie ich dann im Flur lag, wurde auf mich eingetreten und wieder weiter in mein Gesicht geschlagen, los, wo ist dein Geld? Da habe ich gesagt, darunter liegt das Geld. Mhm. Und da haben sie das Portemonnaie genommen und ich hatte nur 30 Mark im Portemonnaie. Und dann, ja, war es nur 30 Mark und dann wurde weiter auf mich eingeschlagen, los, wo ist dein Geld? Wenn du jetzt nicht sagst, wo dein Geld ist, bringen wir dich um. Mhm. Und das wurde immer wieder gesagt. Und die hatten auch Handschuhe an und die haben gesagt, und da hatte der eine irgendwie die Handschuhe weg. Wenn ich meine Handschuhe jetzt nicht wiederfinde, hast du Glück gehabt. Wenn ich es aber wiederfinde, bringe ich dich um. Verstehe ich nicht. Wenn er die Handschuhe nicht wiederfindet? Ja, dann hätte ich Glück. Dann wird er mich anleben lassen. Aber wenn er die wiederfindet, dann bringe ich dich jetzt um. Und dann lag ich da. Ach so, da kann der Fingerabdrücke zurückbleiben oder was? Oder, ach so. Die hatten also die ganze Zeit Handschuhe an. Hattest du denn noch mehr Geld in der Wohnung? Nein, das hätte ich ja bestimmt rausgegeben. Wann haben die Männer von dir abgelassen? Nein, sie haben weiter auf mich eingeschlagen. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch Geld im Auto. Mhm. Und ja, weil ich sah mein Leben eigentlich irgendwie schon zu Ende, weil ich konnte es vor Schmerzen im Gesicht nicht mehr aushalten. War das der Trick, sie loszuwerden, dass du gesagt hast, ich habe noch Geld im Auto? Ja, weil ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Sind sie dann aus der Wohnung gegangen? Nein, die haben mich in die Gewalt genommen und wollten mit mir zum Auto gehen. Und da habe ich mich im Treppenhaus mit aller Macht losgerissen und laut um Hilfe geschrien. Du wohnst in einem Mietshaus? Ja, und hier sind 5 Wohnungen im Haus. Ja, und dann sind Gott sei Dank Nachbarn wach geworden und die sind dann ganz schnell abgehauen. Und hast da du war jetzt vor einer Woche die Gerichtsverhandlung. Lass mich kurz mal fragen. Hattest du, während diese Männer dich misshandelt haben, hast du da auch geschrien schon oder hattest du Angst zu schreien? Nein, ich habe laut geschrien. So. Ich habe immer wieder geschrien, ihr könnt euch alles nehmen, was ihr wollt, aber lasst mich leben. Mhm. Aber das haben die Nachbarn nicht gehört, ne? Nein. Jetzt sagst du, es gab die Gerichtsverhandlung schon. Das heißt, man hat die Täter gefasst. Man hatte die nach 5 Wochen schon gefasst, anhand der Fingerabdrücke und Fußspuren in der Wohnung und im Treppenhaus und so. Kanntest du diese Leute? Waren das Bekannte von dir? Den einen kannte ich von früher her, ja. Mhm. Aber nur flüchtig so, ne? Aber es ist ja sonderbar, dass sie genau gerade deine Wohnung rausgeguckt haben und gerade bei dir eingebrochen sind. Warum? Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ist das in der Gerichtsverhandlung nicht herausgekommen? Nee, nicht so ganz deutlich, was jetzt eigentlich so dahinter steckt. Also, es wurde nicht gefragt, warum sie nur gerade in diese Wohnung und gerade bei dir eingebrochen haben. Das hat der Richter nicht gefragt. Ja, weil sie bei mir Geld vermutet haben, ja. Hm. Warum haben sie bei dir Geld? Hast du eigentlich Kohle oder bist du eher etwas wohlhabend? Ja, das haben die wohl vermutet, ne? Zu was sind diese Männer verurteilt worden? Also es war ja nur die Verhandlung gegen den Haupttäter. Das Verfahren wurde abgetrennt. Und der 18-Jährige, der hat gekriegt 2 Jahre und 6 Monate. Für alle Straftaten zusammen. Und wir haben bedenkt, dass das ein versuchter Mord war. Ich war schließlich 2 Wochen im Krankenhaus. Ich werde auch noch die nächsten 2 Jahre in psychiatrischer Behandlung bleiben. Auch noch auf Bewährung, diese Strafe? Die Nase waren alle drei Knochen gebrochen. Unterm Auge war der Jochbeinknochen gebrochen. Ich habe jetzt noch Metall drinne. Ich muss jetzt auch wieder ins Krankenhaus. Das Metall wird entnommen. Also ich kann schon verstehen, Sascha, abgesehen von den Schmerzen, von den körperlichen Schmerzen, die du da ausgehalten hast, und du hast es jetzt angedeutet, welche Verletzungen du davon getragen hast, dass das auch ein großer psychischer Schock, ein Schock ist, den man da aushalten muss, wenn nachts einer in die Wohnung einbricht, so brachial, und man gar nicht damit rechnet. Ich hatte gerade noch zwischengefragt, hast du nicht richtig verstanden, diese 2,5 Jahre auch noch auf Bewährung? Nein, das nicht. Aber dennoch findest du das Urteil zu milde? Finde ich schon, und ich finde es auch eine Zumutung für die Opfer von Gewaltverbrechen, das Vorgericht in Gegenwart des Täters nochmal vorzubringen zu müssen, weil man das Ganze nochmal durchlebt und danach eigentlich wieder ja genauso weit ist wie nach der Tat. Wohnst du jetzt wieder und immer noch alleine in dieser Wohnung? Ja. Kann man da oder konntest du die erste Zeit nachts überhaupt schlafen? Hat man da nicht ständig Panik und Angst? Nein, ich kann auch jetzt nur noch mit Schlafmittel schlafen. Und hast du die Türen richtig feste verrammelt? Sind da es gibt eine Sicherheitstür reingekommen, also die Wohnungseingangstür. Die Haustür wird jeden Abend zugeschlossen, die Wohnungstür wird zugeschlossen, die Schlafzimmertür wird zugeschlossen. Also, aber trotzdem hat man die Angst. Natürlich, das ist ja ganz irrational auch. Und wenn man da eine Panzertür vorbauen würde, hat man diese Angst, ne? Bist du im Moment in psychologisch-psychiatrischer Behandlung? Ja. Bist du? Ich möchte dir nämlich dennoch anbieten, vielleicht auch so als Nachsorge zu diesem Gespräch, was wir jetzt hier gerade geführt haben, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, noch ein paar Worte redest. Das wäre sehr nett. Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das so, ich höre das ja auch raus, wie du es erzählt hast, dass dir das sehr ans Herz und an die Seele noch nach wie vor geht. Ist auch wirklich eine schlimme Sache, finde ich. Ja, es ist ein Albtraumerlebnis und ich denke mal, es wird, selbst wenn ich in einer anderen Stadt bin, ich habe neulich in Berlin einen Freund besucht für ein paar Tage, konnte ich da auch nicht einschlafen, weil ich gedacht habe, es würde jemand an mich dran kommen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der sich so ein bisschen in diese Geschichte hineingedacht hat. Du legst bitte auf. Ja. Und die Elke ruft dich gleich an und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und gute Genesung, auch seelische Genesung. Okay, danke. Alles Liebe. Tschüss, Sascha. Mach weiter so, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, bevor wir jetzt die Pause machen, nehmen wir nochmal den Dominik dran von eben. Dominik, ja, hi, du warst völlig weggebrochen. Ja. Meine letzte Frage an dich war, wenn ich mich recht erinnere, ihr seid deshalb nicht mehr zusammen, weil die Eltern von deiner Freundin, mit der du ganz kurz zusammen warst im Urlaub, so viel Druck ausgeübt haben auf sie, weil sie dich nicht wollen. Genau. Und sie hat das dann auch mitgemacht. Ja. Weil die Eltern eigentlich einen anderen Jungen an ihrer Seite haben wollen. Ja, das Problem ist, sie denkt, dass sie ihre Eltern dadurch verliert. Was sind denn das für Eltern? Ja, aber da muss sie dir doch ein bisschen erzählt haben. Wie sind die denn sonst so drauf? Ja, ich meine, von meinen Kumpels und so, da war Geburtstagsfeier und so, da wurde ich natürlich ausgeladen. Da war dann, die meinten, die wären total sympathisch und alles. Also, Moment. Die können sich das auch nicht erklären. Du bist ausgeladen worden von den Kumpels um... Nee, von Carina, weil Carina hatte ja Geburtstag gehabt. Ach so. Und naja, sie musste mich ausladen. Und die meinen, dass die Eltern ganz nett sind und... Ja, die sind ganz sympathisch. Wie lange seid ihr denn jetzt schon wieder auseinander? Wie lange habt ihr keinen Kontakt mehr, ihr beiden? Kontakt, sagen wir mal so, also über Internet haben wir noch. Und telefoniert haben wir das letzte Mal Samstag. Aber irgendwie dreht sich das alles wieder im Kreis. Also. Und ihr trefft euch auch nicht heimlich? Nee, das will sie nicht, weil sie dann meint, sie hat ein schlechtes Gewissen. Ist sie denn mit dem anderen Typ? Nee, ist sie auch nicht zusammen, ne? Nein, ist sie nicht. Da hat sie, also nach Spanien hat sie da klar Schiff gemacht und hat gesagt, ich hab einen Freund, ich liebe den. Was drohen die Eltern ihr denn an, wenn sie bei dir bleibt? Ja, wie gesagt, entweder er oder ich, meinte die Mutter. Das heißt, sie drohen damit, sie rauszuschmeißen, zum Beispiel? Ich glaube, rausschmeißen nicht, aber ich glaube schon irgendwie, ja, ordentliche Konsequenzen. Ja, und sie hat da eben Angst vor, weil... Nun ist sie ja keine 14. Ja, sie ist 18. Sie ist keine 15, sie ist eine junge, erwachsene Frau, ne, von 18 Jahren. Ja. Und lässt das mit sich machen von ihren Eltern. Tja. Und was ich noch sagen wollte, ich bin ihr erster Freund. Und... Ja, also ich weiß es auch nicht. Also das ist bei jedem so, mit dem ich darüber schon gesprochen habe. Die sagen das alle. Aber hast du denn mal was Konkretes gehört, was die Eltern konkret gegen dich einzuwenden haben? Also ich habe bei der Mutter ja mal angerufen. Mhm. Und ich wollte mal das Gespräch mit ihr haben. Mhm. Und sie sagte, ja, es wären solche kleinen Gesten eben gewesen, wo sie das erkannt hat, als wir zurückgekommen sind von Spanien. Das Koffer auspacken, ich hätte ihr beim Koffer helfen können, irgendwie in Wagen zu bringen. Mhm. Und ich hätte mich da vorstellen können. Ja, gut, okay, ich meine, das hätte ich machen können. Mhm. Aber was ich in Spanien schon alles so gehört habe, besonders von der Mutter, mhm, war mir da nicht mehr so ganz... Wie, das war das Einzige, was sie gegen dich vorgebracht hat? Sonst nichts? Nicht nur das Einzige, dann hatten wir bei uns nochmal so ein Nachtreffen, also so privatmäßig. Mhm. Und am Morgen habe ich Carina gefragt, ob ich sie nach Hause bringen soll, also meine Mutter. Mhm. Da hat sie gesagt, nein, meine Mutter holt mich schon ab. Dann habe ich sie nochmal das Gleiche gefragt und sie hat es wieder gesagt. Sie wird dann von ihrer Mutter abgeholt. Und ihre Mutter wirft mir eben vor, ich hätte sie nach Hause bringen können. Mhm. Ja, es ist aber alles Kindergarten, ne? Und Schnickschnack. Kindergarten. Und Pillepu, ne? Letztendlich. Ja. Es ist irgendwas anderes. Wahrscheinlich mag sie dich nicht und sie will weiter die Macht über ihre Tochter ausüben. Ein bisschen bedauerlich ist, finde ich, dass die Carina, so heißt sie, ne? Dass die Carina das mitmacht. Ja, ich finde, dass man als 18-jähriger Mensch dann auch Opposition üben muss gegen die Eltern. Ja, Jürgen, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Erziehung zu tun, oder? Ja, natürlich, klar. Aber so dürfen Eltern jungen Menschen nicht ihr Leben quatschen. Punkt. Da gibt es gar nichts zu reden. Ja, das ist mir klar. Ja, ist dir klar. Nur du bist jetzt in einer ganz beschissenen Situation. Ja. Du kannst ja gar nichts machen. Mir sind die Hände gewunden. Absolut. Sie muss was machen. Ja, aber sie macht es sicher jetzt so, ich weiß nicht, aber sie hat eben die große Angst, mhm, ihre Eltern zu verlieren, mhm, und sagt sich, ja, lieber mich zu verlieren als ihre Eltern, mhm, weil sie glaubt, das glaube ich ernsthaft. Was auch nicht sehr schmeichelhaft wiederum für dich ist, ne? Dass sie jetzt auf dich verzichtet, wegen ihrer Eltern. Ja, das ist so. Mhm. Es sind nur die Eltern. Das heißt letztendlich... Wenn die Eltern dafür, werden wir, ich glaube, wir werden jetzt noch zusammen und glücklich. Dominik, letztendlich läuft alles darauf hinaus, dass ihr vielleicht jetzt noch eine Weile Kontakt miteinander habt. Und du sie dann wirklich für die endgültige Entscheidung stellen wirst müssen. Habe ich schon. Hast du schon? Und sie hat Nein gesagt. Nein, also mir wurde das irgendwann zu bunt. Ich will darunter ja auch nicht, ehrlich gesagt, nicht kaputt gehen, mhm, aber ich kann ja irgendwie auch nicht anders. Mhm. Weil ich total verknallt bin. Gut, aber dann, wenn sie so klar sich in Position bringt, deine Freundin, die Carina, deine Ex-Freundin, dann bleibt dir eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu gehen und den Kontakt rigoros abzubrechen. Was soll denn die Telefoniererei dann noch? Was ja, und auf anderer Seite sagt sie dann, sie will mich nicht verlieren. Ja, dann soll sie was tun. Dann soll sie ihren Hintern hochkriegen. Weißt du? Ja, Jürgen, das ist mir alles klar. Ja, aber das muss man ihr beibringen. Ja, nee, das muss sie nicht, das musst du ihr so klar sagen. Wenn sie dich nicht verlieren will, dann muss sie sich bei ihrer Mutter oder bei ihren Eltern durchsetzen. Und wenn sie das nicht kann und nicht will, dann hat sie dich verloren und dann ist aber auch Schluss mit lustig. Dann bist du weg. So musst du es ihr sagen. Sonst gehst du wiederum vor die Hunde und du grämst dich und hast Liebeskummer und es geht nicht voran und nicht zurück. Die Schuld trägt in erster Linie diese Mutter, dass sie sich da einmischt. Aber ich bin auch ein bisschen wütend auf deine Ex-Freundin, dass sie das so mit sich machen lässt. Ich sitze hier nächtelang, kann nicht schlafen, mhm, und weiß eigentlich nicht, was ich machen soll. Mhm. Weil mir sind die Hände gebunden. Mhm. Aber wir drehen uns jetzt im Kreis. Du kannst gar nichts mehr machen, außer ihr das noch einmal so ganz klar zu sagen. Aber ich finde, wenn ich die Mutter erstmal überzeuge oder überzeugen könnte... Ich meine, ja, wenn, dann wäre ja leichtes Spiel. Wenn du überhaupt noch an die Mutter rankommst, besteht denn da überhaupt noch die Möglichkeit? Ja, sagen wir mal so, im Groben nicht. Aber man könnte ja was, weiß ich nicht, irgendwas bringen, was man sonst nicht bringt. So, dann überleg da doch noch eine Aktion. Ja, ich habe schon eine Aktion. Nämlich? Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Welche Aktion? Ich will über meine Stadt mit einem Flugzeug fliegen und darüber eine richtig lange Fahne. Carina, ich liebe dich, dein Dominik. Das ist sehr süß. Und das, ja. Das hat Carina gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es die Mutter sehr überzeugt. Die Mutter hat zu mir am Telefon gesagt, ja, man sieht auch gar nicht, dass du um meine Tochter kämpfst. Ja, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wohl kämpfe ich um ihre Tochter. Auch wenn sie das nicht einsehen wollen, ich liebe ihre Tochter. Wie wäre es denn, wenn du dieser Dame, dieser Mutter, wenn das mit dem Telefonieren schon nicht so klappt und mit dem Besuchen, mal einen sehr klugen, ausführlichen Brief schreibst und nochmal deine Position, deine Liebe und deine Gefühle darlegst. Ich glaube, die ist zu hartnäckig. Egal, mach es doch mal. Hast du nichts zu verlieren. Ja, ich habe nichts zu verlieren, das weiß ich. Setz dich hin. Wenn du dich ärgerst nachts und wach liegst, setz dich hin, schreib einen Brief an die Mama, an diese Mama da von der Carina. Und dann guckst du mal weiter. Die andere Sache mit dem Flugzeug klingt sehr nett, aber das ist ja auch wahrscheinlich sehr viel Kohle und das ist sehr schwierig zu organisieren. Mach doch nochmal einen Versuch, an die Frau ranzukommen. In aller Freundlichkeit. Wirklich in aller Freundlichkeit. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit versucht. Ja. Also bestimmt nicht mit Frust irgendwie oder sonst was. Gut. Ich war, als wir auch telefoniert haben, ich habe ja bei der Mutter angerufen, weil ich Klarheit wollte. Aber du hast einen Brief hast du noch nicht geschrieben. Vielleicht ist das nochmal eine Möglichkeit. Und dass du hinterher sagen kannst, ich habe alles gemacht, mir ist nicht drin, jetzt muss Carina auch etwas machen. Wenn die nichts macht, dann gehe ich. Dann geht es halt nicht mit uns beiden. Mhm. So ist es, Dominik. Leider Gottes. Ja, dann ist Carina vielleicht auch nicht die richtige Frau für dich. Ja. Vielleicht. So ist das Leben. So ist das Leben. Also schreib mal einen langen Brief. Obwohl die Geschichte mit dem Flugzeug finde ich sehr scharf. Finde ich wieder beeindruckend. Aber ich habe mal überlegt, dafür bräuchte man einen Sponsor. Absolut, ja. Ich dachte schon, du hättest einen reichen Onkel, der mit dem Flugzeug mal da oben rüberfliegt. Oh. Nee, da kenne ich leider keinen. Nee. Und ich weiß nicht, also ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht zur Zeitung mal zu gehen. Vielleicht stellen die sich dafür bereit. Ja, schreib erstmal einen Brief, der kostet 1,10 Mark und dann gucken wir weiter. Ja, gut. Alles Gute und viel Glück. Okay, Jürgen, ich wollte noch sagen, deine Sendung ist echt astrein. Ich danke dir herzlich. Okay, mach's Tschüss, gut. Dominik, ciao. 1.41 Uhr und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Und 41 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir wie immer montags eine freie Themennacht, eine offene Sendung und das heißt, dass ihr euch bei mir melden könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ein E-Mail habe ich bekommen von Sven und er schreibt, hallo lieber Jürgen, die Sommerpause von Domian ist für mich unerträglich. Es wird Zeit, dass du endlich aus deinem wohlverdienten Urlaub zurückkehrst. Während du dich wahrscheinlich irgendwo in den warmen Gefilden dieser Welt erholt hast, musste ich diesmal auf meinen Urlaub verzichten. Dafür bin ich jetzt frisch gebackener Diplomant, herzlichen Glückwunsch, und habe einen tollen Job gefunden. Außerdem habe ich ein Pärchen kennengelernt, die mich in die Liebe zu dritt eingeführt haben. Schreibt er hier. Wir sehen uns in deiner nächsten Sendung. Herzliche Grüße, Sven. Hallo Sven. Und damit macht Sven aufmerksam auf unser morgiges Thema. Das Thema morgen heißt nämlich Gruppensex. Wann ist Gruppensex? Ich glaube, Gruppensex ist ab 3, ne? Ab 3 Personen kann man sagen, ist Gruppensex. Ich möchte mit euch über Gruppensex reden. Habt ihr schon Erfahrungen mit Gruppensex gemacht? In welchen Konstellationen? Wie ist es dazu gekommen? Wie habt ihr es gefunden? Würdet ihr es gerne nochmal machen? In welchen Orten habt ihr es gemacht? Und so weiter. Das ist morgen unser Thema. Gruppensex, Thema morgen bei Domian. Jetzt bin ich verbunden mit Diana. Ja. Hallo, und du bist 23 Jahre alt. Ja, genau. Guten Tag, guten Morgen. Morgen. Weswegen hast du angerufen? Weswegen ich angerufen habe. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt, nein. Ja, ist ja normal. Sag mal ein Stichwort einfach. Ein Stichwort. Also, ich habe einen Freund, der im Gefängnis sitzt. Mhm. Jetzt schon seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren schon? Ja, er hat auch noch 10 Jahre vor sich. Dann hat er irgendwas sehr Schlimmes angestellt. Ja, er ist damals verurteilt worden zu einer lebenslänglichen Haftstrafe von 15 Jahren wegen Raubmord. Mhm. Ja, ich meine, ich weiß, dass es für mich eine richtige Entscheidung ist, auf ihn 10 Jahre zu warten und hinter ihm zu stehen. Sag doch mal, du musst die Geschichte nicht ganz erzählen, aber vielleicht in so ein paar Sätzen, was da genau passiert ist, was er gemacht hat. Mit dem damaligen Kollegen ist er eingebrochen bei jemandem und ist dann überrascht worden. Ja, und dann haben die den eben halt totgeschlagen. Mhm. Ja. Hat er... ist er damals zum ersten Mal straffällig geworden? Hat er, oder war er vorher auch schon? Nee, das war das erste Mal. Das allererste soweit Mal. Ich weiß, ja. Mhm. Mhm. Das war vor 4 Jahren, vor 5 Jahren ungefähr. Ja, vor 4. Er setzt jetzt 3,5 ungefähr ab. Und da wart ihr schon zusammen, ihr beiden? Nein. Ich habe eine Annonce geschaltet im Viva-Text. Mhm. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt. Er hat mir geschrieben, da war er schon in Haft. Mhm. Und das ist jetzt circa ein Jahr her. Mhm. Und er hat mir auch von Anfang an direkt gesagt gehabt, was er getan hat, warum er sitzt. Mhm. Und also er war von Anfang an ehrlich zu mir. Ja, und dann bin ich ihn irgendwann besuchen gewesen. Mhm. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Mhm. Was war denn eigentlich deine Motivation, überhaupt mit ihm Kontakt aufzunehmen? Aus der Anzeige heraus wurde ja wahrscheinlich auch schon deutlich, ne, dass er im Knast sitzt. Ja, das war als erstes erstmal seine Ehrlichkeit überhaupt. Mhm. Und ich habe mehr oder weniger das Positive in ihm gesehen, weil ich denke mir, gut, was er gemacht hat, das ist mit nichts zu entschuldigen. Das kann man auch mit nichts entschuldigen. Mhm. Das stand ja noch nicht in der Kontaktanzeige, vermutlich. Nein, ich habe die ja aufgegeben, er hat mir geschrieben. Ach so war das, er hat dir geschrieben. Mhm. Ach so. Hat er dann in dem ersten Brief schon geschrieben, was er gemacht hat? Nein, da hat er mir nur reingeschrieben, dass er einen Fehler gemacht hat, einen schweren Fehler, mhm. den er auch sehr bereut. Und eben halt, dass er in Haft sitzt. Mhm. Und durch den zweiten Brief habe ich dann eben halt erfahren, was er getan hat. Mhm. Aber dass er in Haft sitzt, hat dich nicht davon abgehalten, weiter Kontakt mit ihm zu suchen? Nein. Weil ich denke, die Menschen haben genauso gut ein Recht auf Freundschaft. Natürlich. Und das hilft den meisten auch über eine schlimme Zeit hinweg, ne? Wenn sie draußen Kontakte haben. Klar. Als er dir dann geschrieben hat, was er angestellt hat und du gelesen hast, dass er einen Menschen getötet hat, umgebracht hat, war ich natürlich geschockt, das ist ganz klar. Ja, was geht da in einem vor, wenn man das liest? Ich habe erstmal gefragt, wieso, weshalb, warum. Das ist ganz klar. Kommen da auch so Gefühle im ersten Moment, nee, da will ich doch nichts mit zu tun haben. Bloß nicht. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Mhm. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ne? Dann hast du ihn irgendwann auch besucht. Ja, habe ich. Wir haben erst ganz langen Briefkontakt gehabt, dann hat er mich auch mal angerufen. Und ja, dann bin ich ihn mal besuchen gewesen. Mhm. Und ja, und dann habe ich eigentlich nur das Positive in ihm gesehen. Mhm. Er ist super lieb und sympathisch. Und kannst du dir denn erklären, wie es bei ihm, für ihn, zu dieser Tat gekommen ist? Wenn er so ein lieber Netter ist, dann muss er ja noch irgendeine andere Seite in sich haben. Ja, natürlich. Das kommt ja nicht einfach so. Mhm. Ich weiß nicht, für mich ist das so, wenn man sowas plant, sage ich jetzt mal einen Raub, und man wird überrascht. Man muss das ja nicht mit Absicht tun. Man war auch nur irgendwie falsch zu treffen oder so, denke ich mir einfach mal. Also suchst ihn schon irgendwie ein bisschen zu entschuldigen oder zu erklären? Nein, das nicht. Das ist jetzt nur mein Standpunkt. Mhm. Man muss ja gar nicht sich erst auf einen Raub einlassen. Ne? So, ja, gut. So weit muss man ja, da muss man ja ansetzen. Ja gut, das stimmt schon. Mhm. Hat er, warum hat er das gemacht? War er in großen Geldschwierigkeiten? Ja, er wollte Geld stehlen. Mhm. Wie hat sich denn jetzt eure Verbindung, eure Beziehung, die nun ein Jahr schon dauert ungefähr, ne, sagst du? Ja, circa ein Jahr. Ja, wie hat die sich denn entwickelt? Ja, wie meinst du das jetzt entwickelt? Also ja, ist es sehr eng oder besuchst du ihn sehr oft, schreibt ihr sehr oft oder wie? Ja, wir schreiben uns eigentlich sehr, sehr oft. Ich schreibe eigentlich täglich einen Brief. Mhm. Und ja, dann ruft er mich auch fast jeden Tag an. Und ich gehe ihn 2x im Monat zwei Stunden besuchen. Er kann dich anrufen, das geht? Ja, er kann mich anrufen. Ah, ja. Ich ihn nicht, aber er mich. Würdest du sagen, dass du diesen Mann liebst? Ja. Würdest du sagen, dass es eine große Liebe ist? Ja. Weil du eine Seite in ihm entdeckt hast, die das, was geschehen ist, nicht entschuldigt, aber, sagen wir, in die Vergangenheit rücken lässt. Ich denke mir, meine Gefühle haben eigentlich nichts mit der Tat zu tun, zu ihm. Mhm. Und ja. Was sagen deine Leute um dich herum? Deine Freunde, deine Eltern vielleicht? Also eine ganz gute Freundin, die hat gesagt gehabt, dass ich super verrückt wäre, weil ich auch gesagt habe, ich werde auf jeden Fall die 10 Jahre hinter ihm stehen, egal was kommt. Mhm. Ich werde hinter ihm stehen, ich bin für ihn da. Und sie meinte dann so, bist du verrückt und keine Ahnung, dass ich mich auf sowas einlasse, ob ich nicht Angst davor hätte, dass er mir irgendwas tun würde. Mhm. Und davor habe ich gar keine Angst. Überhaupt aber, nicht. Ja, aber es ist ja nun eine sehr lange Zeit. Nehmen wir mal an, er wird so lange im Knast bleiben müssen. heißt das für dich, dass du 10 Jahre ohne einen Mann leben musst? Ja. Und damit kannst du dich arrangieren? Ja. Hast du denn früher, hast du schon viele Beziehungen gehabt? Du bist 23 Jahre jetzt alt? Ja, ich war schon verheiratet. War schon verheiratet? Ja. Und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, meine beste Freundin, die absolut hinter mir steht. Und ja. Glaubt er dir das, dass du so lange bei ihm bleiben willst und auf ihn warten? Ja, natürlich. Das ja. Ja. Nimmt er denn an deinem Leben auch so teil? Du sagst, du warst verheiratet. Hast du schon ein Kind zum Beispiel? Nein. Nee, das nicht. Nein. Was machst du so in deinem Leben? Was machst du vom Beruf? Ich arbeite. Ich bin Angestellte im Dienstleistungsgewerbe. Im Dienstleistungsgewerbe? Ja. Du sagst das so gebremst. Ja. Warum? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht die Nervosität. Mann, ich arbeite im Dienstleistungsgewerbe und deswegen bin ich mir eigentlich auch sicher, dass ich keinen anderen Mann auf meiner Seite brauche. Ja, was heißt Dienstleistungsgewerbe? Ich arbeite in einem Privatclub. Aha, daher das Gebremste. Ja, genau. Ne, das sagt man nicht so ganz normal, ich arbeite als Prostituierte, ist es so? Kann man, ja gut, ich würde das eher als Sextherapeutin sehen. Gut, kann man ja sagen, also habe ich keine Probleme mit, wenn du mich kennst. Wenn du als Hure arbeitest, ist es dein gutes Recht und dein Ding. Das ist halt so. Da muss man sich nicht schämen. Ja. Das ist nicht schlimm. Weiß er das denn, dass du ja, als Hure... Das weiß er. Ja, da war ich auch von Anfang an ganz ehrlich. Dann hattet ihr beide ja irgendwie ein bisschen was zu beichten. Seines ist nun wohl schlimmer, aber deins ist ja moralisch in der Gesellschaft zumindest nicht so angesehen. Man geht ja auch nicht so locker mit um. Hast du es ihm direkt gesagt? Ja, direkt. Ja. Das habe ich ihm direkt, ich glaube, im ersten Brief auch direkt geschrieben. Wenn ihr euch trefft, ihr beiden, ja, redet er oder fragt er dich auch nach deinem Job, was du machst? Und nein, nein. Meinst du, das tut ihm weh? Ich meine, er sitzt ja in sexueller Abstinenz im Knast. Und er sagt natürlich, ihm stört das nicht, was ich mache, weil es ist ein Job. Und wenn ich meine, ich sollte es tun, ich bin alt genug. Und wenn es nicht meine Psyche angreift, dann ist das in Ordnung. Aber ich weiß, dass ihn das schon stört. Also geht er denn so weit, dass er sagt, Diana, wenn ich raus bin, dann will ich aber nicht, dass du als Hure arbeitest? Ja, das hat er schon gesagt. Das hat er gesagt? Ja. Ist das denn für dich dann okay? Ja, das ist okay. Das dann, ist vollkommen okay. Dann machst du was anders? Ja. Wie ist denn überhaupt das Thema Sex zwischen euch beiden? Ich meine, er steht ja nur, das ist ja auch verständlich, dass die Jungs unter Druck stehen im Knast. Habt ihr Möglichkeiten, mal miteinander zu schlafen? Es gibt ja verschiedene Knäste, die das anbieten. Ja, nein, das jetzt erstmal nicht. Dafür müssten wir verheiratet sein. Wir wollen jetzt am 22.02.2002 heiraten. Ah, ja. Und dann kann man das? Und dann beantragt er einen Langzeiturlaub. Aber das geht erst nach 6 Monaten und dann haben wir auch die Möglichkeit, miteinander zu schlafen. Ja. Gibt es denn auch die Möglichkeit im Knast, dass man in so ein Zimmer für eine Stunde eingeschlossen wird und dass man ein bisschen Spaß miteinander haben kann? Da in dem Knast, wo er ist, geht das da auch? Ich glaube, das geht da auch. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ist nicht die romantischste Art, aber besser als nichts, ne? Ja, finde ich auch. Und wenn ihr miteinander telefoniert, knistert es da schon mal so in Richtung Telefonsex? Nein. Das nicht. Nein. Dafür ist alles letztendlich zu ernst, ne? Dass man wahrscheinlich das dann macht. Ihr plant nächstes Jahr zu heiraten. Warum erst nächstes Jahr? Warum erst nächstes Jahr? Ich bin frisch geschieden. Und dann wollen wir erst am 22.02. Also das Datum ist ja sehr schön. Ja. Und wir haben uns dann geeinigt, dass wir am 22.02.2002 heiraten wollen. Also ich finde solche Sachen, natürlich ist es schlimm, wenn jemand sowas gemacht hat. Da gibt es auch gar nicht zu reden. Das ist unglaublich schlimm. Und er hat eine große Schuld, die er sein ganzes Leben lang tragen wird. Genau. Ich wollte das nur noch mal so herausstellen. Und das wird sein ganzes Leben, sein Gewissen belasten. Und da hat er genug zu tragen an dieser Schuld. Aber es ist natürlich auch immer schön, wenn Menschen Chancen bekommen. Ja. Und eine Chance besteht halt in einer engen Bindung und in einer Liebesbeziehung. Am größten, da ist die Chance am größten, dass jemand dann auch hinterher wieder auf die rechte Bahn kommt. Und insofern wünsche ich euch wirklich von ganz tiefem Herzen, dass es euch beiden weiterhin gut geht und dass ihr das aushaltet zusammen. Ich glaube eigentlich fest daran, dass wir das schaffen. Ja. Ich glaube, unsere Liebe ist stark genug, um das durchzustehen, auf jeden Fall. Ist er auch in deinem Alter? Du bist 23? Er ist 26. 26. Du bestellst ihm von mir schöne Grüße. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich wünsche euch alles Gute und für die Hochzeit alles Glück dieser Welt. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Oliver, 19 Jahre. Guten Morgen. Morgen. Morgen. Na? Über was so reden wir? Alles im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Alles im grünen Bereich? Ja. Okay. Dann reden wir über das Wetter, oder? Nee, wir reden eigentlich über meine Freundin, die jetzt in Selm sitzt und die ich ziemlich doll vermisse. Wo sitzt die? In wo? In Selm. Also die macht momentan eine Ausbildung als Polizistin. In Selm? Wo ist denn Selm? Bei Unna irgendwo da. Bei Unna. Ja. Und du, ja, und du sitzt wo? Ich sitze in Essen. Ist auch nicht so weit auseinander, ne, oder? Nee, aber ich habe kein Auto und sie hat das Auto, beziehungsweise das Motorrad. Mhm. Und es funktioniert halt nicht. Also, dass ich jetzt runterfahren kann und sie runterkommt und sie momentan Klausurwochen hat. Also, ist unser Thema Sehnsucht? Ja, eventuell auch. Also, eigentlich geht es mir eher darum, dass ich meiner Freundin danken will. Mhm. Also, ich hatte, sagen wir mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, eigentlich ein Leben, was ich keinem anderen Menschenleben wünschen würde. Was hast du denn gemacht oder was war? Also ich hatte eine ziemlich schwere Kindheit, über die ich, also meine Kindheit war, finde ich, schlecht, scheiße. Warst du im Heim oder? Nee, also mein Vater hatte psychologische Probleme, ziemlich starke, und meine Eltern wurden vor die Entscheidung gestellt, mich ins Heim zu geben oder zu meiner Oma. Ich bin zu meiner Oma gekommen, von 2 bis 5. Und da habe ich dann halt so einige Dinge durchlebt, die nicht so gut waren. Mhm. Bist du später als Jugendlicher auch in eine Gewaltszene gekommen? Drogen? Ja, Drogen. Also ich hatte mit Drogen ziemlich viel mit der Polizei zu tun. Also im negativen Sinne zum Beispiel wurde ich von der Polizei schon mehrere Stunden verhört und dabei auch misshandelt. Von der Polizei. Mhm. Obwohl meine Freundin jetzt Polizistin wird, hatte mit Drogen, ich habe selbst gedealt, verkauft, konsumiert. Also kann man sagen, auf Deutsch gesagt, dass du so richtig in der Scheiße warst? Ich war richtig ganz tief in der Scheiße. Ich bin von zu Hause abgehauen. Wahrscheinlich auch nichts gelernt, keinen Schulabschluss, oder? Doch, ich habe einen Realschulabschluss, hey, und mache jetzt eine Lehre als Automobilkaufmann. Wunderbar. Ich bin jetzt also durch meine Freundin auf diese Schiene gekommen. Sie hat mir, also ich hatte vorher nie das Gefühl, irgendwo zu irgendjemandem zu gehören. Wie lange bist du, Oliver, wie lange bist du mit deiner Freundin eigentlich jetzt zusammen schon? Ich bin jetzt schon über ein halbes Jahr, so gut wie ein halbes Jahr mit ihr zusammen. Ist noch nicht sehr lange. Ist noch nicht so lange. Aber das heißt, dass der Einfluss der Freundin so groß war von Anfang an, dass sie dich gleich so in eine ganz andere Bahn gezogen hat. Genau. Mhm. Und du auch durch sie erst angefangen hast jetzt mit der Ausbildung? Nee, also die Ausbildung habe ich schon letztes Jahr angefangen, weil ich dann doch irgendwie, sagen wir mal so, zumindest das eingesehen habe. Also ich habe die Schule eigentlich immer peu à peu weitergemacht. Immerhin, ne? Gott sei Dank. Ja, die Probleme wurden immer stärker und so weiter und so fort. Was meinst du denn, was mit dir geschehen wäre, wenn du diese Frau nicht kennengelernt hättest? Also soll ich es ganz ehrlich sagen? Ja, klar. Ich wäre jetzt im Knast. Warum? Ja, weil ich eher Glück hatte, dass dadurch, dass die Anzeigen, gegen die ich hatte, also das waren mehrere, wegen Körperverletzungen, die drei etc. fallen lassen wurden. Mhm. Und ich wäre durch eigenen Willen, also ich bin natürlich schon, sagen wir mal, ein bisschen früher davon selbst losgekommen, sag ich mal so, aber durch eigenen Willen und durch diese Überzeugungskraft, die sie mir gibt und das Verständnis und einfach, dass sie für mich da ist. Also Glück, die Anzeigen sind fallen lassen worden, da konnte die Freundin ja nicht zu, das war Glück. Ja, klar, Glück, nur Glück. Aber dadurch, dass sie dann kam, hat sie einen ganz anderen Wind in dein Leben gebracht. Genau so sieht's aus. Also ich habe heute... Hört sie uns denn zufällig zu heute Nacht? Wahrscheinlich ja, nicht. Sie hört uns zu. Sie hört uns zu? Ja. Ja, dann komm, wir sind gleich am Ende der Sendung. Dann sagt noch ganz schnell mal so richtig voll Schmackes über den Sender ins weite Land hinaus ihr ein Dankeschön. Also Vero, mein Schatz, ich wollte dir noch sagen, dass ich dich über alles liebe und danke dir für dein Verständnis und dass du für mich da bist. Und ich vermisse dich ganz doll. Na, und ich grüße auch ganz herzlich nach Selm, ne? In Selm ist das. Genau. Genau. Oliver, die Sendung ist rum, aber du hast es sehr schön gesagt und sie wird sich sicher sehr freuen darüber, dass sie so eine tolle Liebeserklärung übers Radio, übers Fernsehen bekommen hat. Alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere erste Sendung. Nach der Sommerpause in der Technik war Michael Jansen und morgen heißt unser Thema, über das ich mich gerne mit euch unterhalten möchte, Gruppensex. Wer von euch hatte schon Gruppensex? Wie war's? Welche Variationen habt ihr gelebt und ausgelebt? Was würdet ihr gerne mal machen? Wie ist es dazu gekommen und so weiter? Ihr könnt ab 0 Uhr, wie immer, bei uns hier schon anrufen unter der Telefonnummer 0800 5678 111 und um 1 sind wir da, hier im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.